Vielleicht lassen sich diese Fragen am einfachsten beantworten, wenn man vom Ende her denkt, und zwar ausnahmsweise mal optimistisch. Was das Unhappy End unserer Spezies wäre, ist klar, wir rotten uns selbst aus. Aber wie sehe denn ein mögliches Happy End aus? Gemäß den Prinzipien des Monomythos müssten wir etwas in uns entdecken, in Handlung umsetzen und damit in der Welt als neues Prinzip entfalten, was immer schon in uns steckte. Eine Eigenschaft, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet und die der Schlüssel zu einer neuen Welt ist. Nehmen wir einmal an, diese Eigenschaft wäre unsere Fähigkeit, uns eine bessere, gerechtere, friedlichere Welt auszumalen und uns dafür zu verbünden. Also unser Bewusstsein für eine schlimme Vergangenheit, unsere Fantasie einer besseren Zukunft und unsere Leidenschaft, davon zu erzählen. Kein Tier besitzt eine vergleichbare Fähigkeit und sie scheint heute nötiger denn je. Wenn wir sie also neu entdecken und nutzbar machten, wäre das eine veritable Transformation. Dafür müssen wir uns folgende Fragen stellen. Wie sähe die Belohnung aus? Hätten wir am Ende wahrlich utopische Zustände? Und welche wären das? Was wäre diese andere Welt, in die uns unsere Heldenreise führt? Und wie verhält sie sich zur Natur? Als System ist diese ja ohne unser Eingreifen ein stabiles, das keine Heldenreisen kennt und benötigt. In einem intakten Ökosystem stehen die dort vorkommenden Arten untereinander und die Individuen in einer Art miteinander in Beziehung und regulieren sich gegenseitig, zum Beispiel über Nahrungsketten, die sich bedingen, sodass komplexe Netze und Beziehungen entstehen. Je komplexer das Ökosystem, also je mehr verschiedene Arten vorkommen, desto stabiler ist das ökologische Gleichgewicht. Auf Ebene der Individuen ist die Natur ein stabiler Kreislauf, in dem Transformationen und Ausbrüche nur durch Vererbung über die Generationen vorgesehen sind. Die Natur kennt keine Narrative, sie hat keine Verwendung dafür. Müssten wir dann nicht am Ende der Heldenreise der gesamten Menschheit, die uns hoffentlich mit der Ökologie versöhnt, die Heldenreise an sich ablegen? Oder wenigstens, was unsere Rolle darin angeht, ganz neu denken.